Ich bin der Weltherrscher, der Weltherrscher und der Schönste im ganzen Land, im ganzen Land. Ich bin der Weltherrscher und der Schönste im ganzen Land, im ganzen Land, im ganzen Land, im ganzen Land. Jawohl, der Schönste im ganzen Land.